Atreus Berufung. Beratungen, die das Wohl Phantasiens betrafen, wurden für gewöhnlich im großen Thronsaal des Elfenbeinturms abgehalten. Jetzt war dieser weite kreisrunde Raum von gedämpftem Stimmengewirr erfüllt. Die 499 besten Ärzte des ganzen Phantastischen Reiches waren hier versammelt. Jeder von ihnen hatte der kindlichen Kaiserin seine Visite gemacht und jeder hatte versucht, ihr mit seiner Kunst zu helfen, aber keiner wusste, wie man sie heilen konnte. Und der 500., der berühmteste aller Ärzte Phantasiens, von dem die Sage ging, dass es kein Heilkraut, kein Zaubermittel und kein Geheimnis der Natur gäbe, das ihm nicht bekannt wäre, er war nun schon seit Stunden bei der Patientin und seine Kollegen erwarteten mit Spannung das Ergebnis der Untersuchung. Dazu muss man wissen, dass die kindliche Kaiserin zwar als die Herrscherin über all die unzähligen Länder des grenzenlosen Phantastischen Reiches galt, aber sie war in Wirklichkeit viel mehr als eine Herrscherin, oder besser gesagt, sie war etwas ganz anderes. Sie herrschte nicht. Sie hatte niemals Gewalt angewendet oder von ihrer Macht Gebrauch gemacht. Sie befahl nichts und richtete niemanden. Sie griff niemals ein und musste sich niemals gegen einen Angreifer zur Wehr setzen, denn niemandem wäre es eingefallen, sich gegen sie zu erheben oder ihr etwas anzutun. Vor ihr galten alle gleich. Sie war nur da, aber sie war auf eine besondere Art da. Sie war der Mittelpunkt allen Lebens in Phantasien. Und jedes Geschöpf, ob gut oder böse, ob schön oder hässlich, lustig oder ernst, töricht oder weise, alle waren nur da durch ihr Dasein. Ohne sie konnte nichts bestehen, so wenig ein menschlicher Körper bestehen könnte, der kein Herz mehr hat. Niemand konnte ihr Geheimnis ganz begreifen, aber alle wussten, dass es so war. Und so wurde sie von allen Geschöpfen dieses Reiches gleichermaßen respektiert und alle machten sich gleichermaßen Sorgen um ihr Leben. Denn ihr Tod wäre zugleich das Ende für sie alle gewesen, der Untergang des Reiches Phantasien. Bastians Gedanken schweiften ab. Er sah in der Erinnerung plötzlich wieder den langen Korridor der Klinik vor sich, wo Mama operiert worden war. Er hatte mit dem Vater viele Stunden vor dem Operationssaal gesessen und gewartet. Dann war zuletzt ein glatzköpfiger Mann im weißen Kittel gekommen, der müde und traurig aussah. Er hatte ihnen gesagt, dass alle Anstrengungen umsonst gewesen wären und dass es ihm leid täte. Er hatte ihnen beiden die Hand gedrückt und herzliches Beileid gemurmelt. Danach war alles anders geworden. Bastian erinnerte sich, dass der Vater früher gern Späße mit ihm getrieben hatte. Manchmal hatte er sogar Geschichten erzählt oder vorgelesen. Aber das war vorbei. Er konnte mit dem Vater nicht sprechen. Es war wie eine unsichtbare Mauer um ihn, durch die niemand dringen konnte. Er schimpfte nie und lobte nie. Auch als Bastian sitzen geblieben war, hatte der Vater nichts gesagt. Er hatte ihn nur auf diese abwesende und bekümmerte Art angesehen, und Bastian hatte das Gefühl gehabt, überhaupt nicht da zu sein. Er verstand ja, dass der Vater traurig war. Er selbst hatte damals viele Nächte lang geweint, so sehr, dass er sich manchmal vor Schluchzen übergeben musste. Aber das war vorübergegangen. Und er war doch noch da. Warum redete der Vater nie mit ihm? Nicht über die Mama, nicht über wichtige Dinge, nur gerade ebenso über das Nötigste.